Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi für das Krähennest. Und heute Abend habe ich hier bei mir Udo Vetter. Der eine oder andere mag dich wohl kennen, aber nichtsdestotrotz stell dich mal eben vor. Ja, mein Name ist Udo Vetter. Ich bin beruflich Rechtsanwalt in Düsseldorf, fast ausschließlich als Strafverteidiger tätig. Wahrscheinlich den meisten bekannt eher als Blogger. Ich habe das Lawblog, lawblog.de, nicht Lawblog, sondern Lawblog, wie Gesetz. Und bin auch jetzt mittlerweile schon seit einiger Zeit Mitglied der Piratenpartei. Ja, du bist einer der vier Piraten, die sich an der Strafanzeige gegen den Finanzminister Borjans beteiligt haben. Du bist aber der Einzige, der kein Mandatsträger ist, richtig? Ja, das stimmt. Und wir wollen heute Abend noch mal ein bisschen daran erinnern, da war ja was mit der Strafanzeige. Bevor ich dann noch mal so ein paar juristische Fragen stelle, möchte ich einfach mal wissen, was können wir denn, oder wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann sehen wir ja, dass die FDP das Thema jetzt aufgegriffen hat, die CDU hat das Thema aufgegriffen. Nach meiner Wahrnehmung haben die Piraten das Thema eingeleitet und kein Mensch redet mehr über die Piraten. Das würde ich nicht so sehen. Also ich persönlich habe schon den Eindruck, dass diese Strafanzeige da einen Effekt hinterlassen hat. Aber ich glaube, das ist im politischen Prozess ganz normal, dass andere Parteien da entweder zur gleichen Zeit an dasselbe denken oder, wenn ich mal Böses unterstelle, auf den Zug aufspringen. Umso wichtiger ist es halt auch, dass wir stets unsere Position nochmal verdeutlichen und uns innerparteilich darum bemühen, da vielleicht Zustimmung zu erzielen und möglicherweise auch außerparteilich wieder ein bisschen in die Wahrnehmung zu kommen. Also das Thema ist ja keineswegs abgeschlossen, sondern es tut sich ja im Moment sehr viel, wobei man noch nicht sagen kann, in welche Richtung. Ja, jetzt ist das Thema ja auch kontrovers diskutiert worden. Nochmal zur Erinnerung, nicht alle Piraten sind ja der Meinung, dass die Strafanzeige der richtige Weg ist. 18 Piraten der Fraktion haben es nicht unterstützt. Das heißt nicht, dass alle strikt dagegen sind, aber auch da gibt es verschiedene Strömungen. Zumindest hat es nicht gereicht, dass sich die 18 Piraten oder auch einige weitere davon an der Strafanzeige beteiligen. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Kannst du denn was dazu sagen, dass das negativ aufgeschlagen ist bei den anderen Fraktionen, auch wenn du jetzt kein Fraktionsmitglied bist? Also ich habe da keine Erkenntnisse darüber. Ich war jetzt letzten Donnerstag zur Anhörung im Bereich Glücksspieländerung Staatsvertrag eingeladen von der Piratenfraktion als Sachverständiger. Und ich habe im Hauptausschuss, das ist ja einer der wichtigsten Ausschüsse oder der wichtigste überhaupt, nicht erlebt, dass die Piraten dort von den anderen Fraktionen irgendwie in irgendeiner Form geschnitten wurden. Ganz im Gegenteil, die Atmosphäre war außerordentlich freundlich. Und die Piraten sind dort, muss ich sagen, auch als sehr kompetente und extrem gut vorbereitete Fragesteller angesehen worden. Das hat man richtig gemerkt. Das waren nämlich mit die wenigen, die wirklich sich auf die Sitzung richtig vorbereitet hatten und sehr viel präsent hatten. Und was ich sonst so höre, ich war dann auch zu Vorbereitungen einige Male im Landtag, ist das eben nicht so, dass das von den anderen Parteien jetzt so interpretiert wird, als würde man mit den Piraten nicht mehr spielen wollen. Aber wie du richtig gesagt hast, das war eine Erwägung in der Fraktion, das darf man sicherlich nicht abstreiten, dass eben hier möglicherweise Türen zugeschlagen werden, aber da stehe ich auf dem Standpunkt nicht, weil ich jetzt kein Mandat habe, sondern auch grundsätzlich, wer nicht wagt, gewinnt, und politische Auseinandersetzung lebt halt aus meiner Sicht auch ein bisschen ab davon, dass man ab und zu in korrekter oder vielleicht auch provozierender Form etwas eskaliert. Ja, ich hatte ja gestern noch ein Gespräch mit Joachim Paul dazu, wo ich die Sorge geäußert habe, dass der Eindruck entstehen könnte, die Piraten wollen lieb gehabt werden und deswegen, das ist jetzt so die zusammengefasste Form, und deswegen wolle man keine Strafanzeige stellen. Und ich glaube, Joachim konnte da so ein bisschen auch die Angst nehmen, weil er plausibel darlegen konnte, dass die Piraten sich nicht aus dem Grunde der Strafanzeige verschlossen haben, die 18, sondern dass es viele andere Stellen gibt, wo die Piraten zeigen, dass sie sich nicht gezielt beliebt machen wollen. Also insofern ist da schon mal eine Sorge zumindest minimiert. Ja, also ich würde das auch nicht überbewerten. Es gibt ja auch bei Strafanzeigen keinen Erfahrungswert dahingehend, dass je mehr Anzeigenerstatter es sind, desto erfolgreicher die Strafanzeige wird. Also wenn sich da einige Leute oder auch nur ein einziger finden, das zu machen, verstehe ich das auch nicht so, dass andere da möglicherweise jetzt vielleicht nur absolute Antipathie dagegen hegen. Das ist halt eine politische Entscheidung gewesen. Und was ich allen, die das kritisch sehen, auch gerne zugestehe, ist, dass es natürlich auch von der Außenwirkung her ein gewisses Verbankspiel ist. Da braucht man gar nicht drüber zu reden. Das kommt natürlich, das wird ja gleich auch unser Thema sein, sicherlich in gewissen Kreisen sicherlich erstmal nicht gut an. Aber das ist ja auch genau das, was du von Joachim Paul zitiert hast. Ich glaube, wir Piraten setzen uns weder in der einen oder anderen Seite hinsichtlich der Anzeige dem Verdacht aus, dass wir jetzt versuchen, übertrieben brav und angepasst zu sein. Das sind wir mit Sicherheit nicht, egal wie man sich jetzt zu der konkreten Anzeige gestellt hat. Denn das wäre sicherlich die größte Sorge der Basis. Okay, dann lass uns ein wenig in medias res gehen. Ich habe ja schon gesprochen mit dem Nico Kern, mit Dirk Schatz direkt nach der Pressekonferenz. Auch Wolfgang Duda hat mir seine Sicht so ein bisschen erklärt. Da hat ja jeder so seine Schwerpunkte bei der Strafanzeige. Vielleicht magst du uns auch mal erzählen, wo denn deine Beweggründe zum einen liegen und wo bei dir der Schwerpunkt der Strafanzeige liegt. Ja, wenn ich der Letzte in der Runde bin, besteht natürlich die Gefahr diverser Wiederholungen. Nichtsdestotrotz mache ich das. Das nehmen wir jetzt in Kauf. Wir wollen es durchaus ja auch ein bisschen nochmal aufleben lassen. Wir wollen ja nicht vergessen, dass die Piraten da etwas ins Leben gerufen haben. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung, finde ich. Ja, kein Problem. Also meine Intention ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Ich bin von Hause aus Strafverteidiger und setze mich also jeden Tag im Prinzip im wahrsten Sinne des Wortes, und ich hoffe, das trifft auch wirklich zu und ist keine Sprechblase, kämpferisch für die Rechte von Menschen ein und habe halt, das ist naturgegeben im Strafrecht, meist den Staat als Gegner und kenne den Staat aus 18-jähriger Berufserfahrung halt nicht nur auch als fairen Gegner, sondern auch als Gegner, den man schon in gewissen Bereichen entschieden entgegentreten muss. Und das Wichtigste aus meiner Sicht, und das, so kann ich auch meinen Beruf als Verteidiger nur ausüben, ist, wenn klare Spielregeln herrschen und sich zumindest alle Seiten einigermaßen Mühe geben, diese Spielregeln einzuhalten. Also sobald sozusagen der Schiedsrichter der Einzige ist, der auf dem Platz auch ungestraft das Beinchen stellen darf, ist was faul im Staate. Und das macht mich allergisch, wenn also der Rechtsstaat A an seine Grenzen verbogen wird oder sogar darüber hinausgeschoben wird, und B, wenn die Spielregeln nicht für alle gelten und manche denken, sie können dass der Zweck eben die Mittel heiligt. Und das ist eigentlich so im Kern die Motivation gewesen, warum ich gesagt habe, ich bin bei dieser Strafanzeige dabei, denn ich finde, wie sich der Staat im Bereich dieser Steuer-CDs verhält, das ist aus meiner Sicht zwar vielleicht kurzfristig geeignet, Geld in die Kassen zu spülen, aber auf der anderen Seite unterminiert es den Glauben der Menschen, nicht nur der studierten Juristen, sondern aller Menschen, in die Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit des Rechtsstaats. Ja, und an der Stelle vergessen wir natürlich nicht zu betonen, dass es den Piraten nicht darum geht, Steuersünder zu schützen. Auch das ist eine Wiederholung, aber man kann es nicht oft genug sagen. Es ging in der Tat um den Verdacht einer Straftat oder gleich mehrerer Straftaten. Was wäre denn dein größter Vorwurf? Was war denn da so nicht in Ordnung? Wo hat sich Herr Borjans über geltendes Recht hinweggesetzt? Also über geltendes Recht hinweggesetzt hat sich die deutsche Steuerfahndung unter Verantwortung des nordrhein-westfälischen Finanzministers ganz eindeutig anhand konkreter Paragraphen. Ich will jetzt nicht wieder alle ins Feld führen, aber der entscheidende Paragraph ist der Paragraph 17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Da fragt sich natürlich mancher, was hat denn unlauterer Wettbewerb damit zu tun? Das ist allerdings nur der Gesetzesname, und dieser Paragraph 17 regelt für Deutschland das Verbot, dass man Geschäftsgeheimnisse weder klauen, also entwenden, noch verbreiten, noch ankaufen darf. Also praktisch ein Verbot, mit Geschäftsgeheimnissen zu dealen. Und das steht in diesem Paragraphen 17 relativ eindeutig drin. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, was, denke ich, unzweifelhaft ist, dass derartige Kundeninformationen von Schweizer Banken Betriebsgeheimnisse sind, also klassisches Betriebsgeheimnis ist natürlich die Rezeptur von Coca-Cola oder von irgendwelchen Arzneimitteln, aber auch natürlich solche Kontendaten und privaten Daten können Geschäftsgeheimnisse, Betriebsgeheimnisse sein. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt und sich den Paragraphen mal anguckt, dann passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. Und nur mit sehr großen juristischen Haarspaltereien kann man dann dazu kommen, dass der Staat sich da nicht strafbar gemacht. Also konkret ein Verstoß gegen Paragraph 17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, der ist mit Freiheitsstrafe bedroht und das Strafgesetz gilt nicht nur für den normalen Bürger, sondern es gilt auch für Steuerfahnder und auch für Finanzminister. Jetzt sagen wir ja alle eh, und diese Frage habe ich bisher noch gar nicht gestellt, ich glaube auch die Antwort schon zu kennen. Ich sage da mal eben, was sowieso alle denken, na gut, jetzt haben wir eine Strafanzeige gemacht, das ist ungefähr 780. die es in der Geschichte gegeben hat gegen so einen Mandatsträger, Minister oder was auch immer. Am Ende passiert ja eh nichts. Kannst du das mal ein bisschen bewerten? Also, ich wäre jetzt sehr verwegen, wenn ich sagen würde, dass ich mit Sicherheit fester Überzeugung davon ausgehe, dass der Herr Boyans da einen Strafbefehl für bekommt oder zumindest 5.000 Euro an Amnesty International spenden muss, damit das Verfahren gegen ihn eingestellt wird oder dass er gar sich vor einem Gericht, Strafgericht verantworten muss. Die Realität ist natürlich die, dass die nordrhein-westfälischen Staatsanwaltschaften zwar keine politischen Organe sind, aber dass sie natürlich dem Innenminister unterstehen und auch dem Innenminister gegenüber, dem Justizminister unterstehen und dem Justizminister gegenüber weisungsgebunden sind. Das heißt, wenn aus der Landesregierung in Form des Justizministers die Anweisung kommt, wir betrachten das aber nicht als strafbar, dann ist diese Sache tot. Diese naheliegende Möglichkeit sehe ich, aber auf der anderen Seite hoffe ich eben auch, dass es hier sowohl vom Justizministerium direkt oben als auch von den Staatsanwälten genug Leute gibt, die sagen, okay, das müssen die Staatsanwälte, die konkret an Ort und Stelle dafür verantwortlich sind, in eigener Verantwortung prüfen und da habe ich meine Zuversicht eigentlich noch nicht verloren, dass es in unserem Land engagierte Staatsanwälte gibt, die ohne Ansehung der Person und ohne Ansehung der Sache sich objektiv ein Bild machen, erstmal ermitteln. Das ist ja ganz wichtig. Was hat die Steuerfahndung da konkret aktiv an Mitwirkung gezeigt? Und dann eine Entscheidung treffen. Ich würde jetzt vermessen sein, wenn ich unserer Strafanzeige mehr Erfolgsaussichten als über 50% einräume. Aber nichtsdestotrotz, wenn man eben an die Unabhängigkeit der Justiz glaubt, gehe ich davon aus, dass da auf jeden Fall was bei rauskommen kann, wenn das objektiv geprüft und beurteilt wird. Jetzt wird ja zum Beispiel, also ich habe das, wir nehmen das jetzt im Gespräch mit Wolfgang Duda, der ja vor allem das Verfahren an sich anprangert und sagt, normalerweise hätte ja die Quelle, nämlich derjenige, der die Daten verkauft, der die Quelle abschöpft, zumindest einen Staatsanwalt mit einbinden müssen in das Verfahren und das ist wohl nicht geschehen. Siehst du das auch als so einen extremen Punkt an, den man anführen kann? Ja, ich weiß nicht, ob die Staatsanwaltschaft eingebunden gewesen ist. Die Steuerfahndung hat ja etwas weitergehendere Kompetenzen als die normale Polizei. Bei der normalen Polizei ist immer der Staatsanwalt Herr oder die Staatsanwältin Frau der Ermittlungen. Bei der Steuerfahndung ist das etwas komplizierter. Dafür haben wir nicht die Zeit, dass ich das jetzt darstelle. Aber grundsätzlich ist dieses Bedenken natürlich richtig, dass man da offensichtlich mehr oder weniger auf politische Weisung jetzt besonders engagierte, möglicherweise auch karriereorientierte Beamte da drauf ansetzt und quasi hier ein neues Geschäftsfeld für die Steuerfahndung eröffnet, ohne eben eine vorab juristische Klärung herbeizuführen. Nach meiner Kenntnis ist es zumindest nicht so, dass man sich bei den zuständigen Staatsanwaltschaften versichert hat, dass das tatsächlich als straffrei betrachtet wird, sondern soweit ich weiß, agiert die nordrhein-westfälische Steuerfahndung da ziemlich in eigener Regie. Dann wäre die Kritik von dem Wolfgang sicherlich richtig. Wer ist denn der Finanzminister wirklich verantwortlich dafür, was die Steuerfahndung schlussendlich da macht? Ja, die nordrhein-westfälischen Finanzämter und die Steuerfahndung sind Landesbehörden und die unterstehen dem Finanzminister. Und der Finanzminister trägt als Teil der Exekutive halt die oberste Verantwortung dafür, was diese Beamten und Behörden machen. Und er muss sowohl in sachlicher als auch in politischer Hinsicht den Kopf dafür hinhalten. Und um das mal auf das Praktische runterzubrechen, ich kann mir kaum vorstellen, dass der Finanzminister nicht informiert gewesen ist darüber, dass weitere Ankäufe von solchen CDs geplant waren und dass er da nicht sein grünes Licht gegeben hat. Das würde ja auch dem jetzt, nach außen präsentierten Bild widersprechen, wonach ganz offen Ankaufbereitschaft für weitere CDs in unbegrenzter Zahl quasi dokumentiert wird. Also natürlich ist er als oberster Dienstherr der Finanzämter und der Steuerfahnder verantwortlich, sachlich und politisch. Okay, und die Sache mit der Anstiftung zu einer Straftat. Ich als absoluter Laie in juristischen Fragen finde schon, dass ich die Leute zu einer Straftat anstifte, wenn ich auslobe, dass da Unsummen gezahlt werden. Wolfgang Duda sagt, das wären gar nicht so viel, aber ob es eine 100.000 sind oder ob es eine Million sind, was auch immer, auch 100.000 Euro, das ist so viel Geld, da müssen manche den ganzen Tag für arbeiten. Deswegen ist das ja für mich schon eine Anstiftung. Ist das juristisch auch eine solche? Ja, ich glaube, das ist ein Gesichtspunkt, den wir in unserer schon ganz bewusst kurz und prägnant formulierten Anzeige relativ neu ins Feld geführt haben. Der beruht ja auf der aktuellen Entwicklung, dass die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, wie ich meine, auch aus politischem Kalkül und als Mittel des Vorwahlkampfes ganz offiziell erklärt hat, ja, selbstverständlich werden wir weiter solche CDs und so weiter kaufen und wir sind bereit, dafür Geld zu bezahlen. Das ist aus meiner Sicht im Prinzip die Schaffung eines Marktes und Anstiftung bedeutet ja juristisch das Hervorrufen eines Tatentschlusses. Wenn ich öffentlich erkläre, ich bin bereit, diese und jene Ware zu kaufen, aber kein anderer ist das faktisch, also nur wir, dann schaffe ich ja damit erst überhaupt die Nachfrage und somit provoziere ich dann auch das Angebot. Man kann also durchaus davon ausgehen, dass der ein oder andere, der jetzt CDs verkauft hat, überhaupt erst sich dazu entschlossen hat, weil er eben wusste oder vorher klären konnte, dass Nordrhein-Westfalen hier dickes Geld bietet und Stichwort dickes Geld. Es ist keineswegs so, dass nach den bisherigen Erkenntnissen da nur, sagen wir mal, Summen im niedrigen sechsstelligen Bereich fließen, sondern nach meinen Informationen sind das durchaus Summen, die zwischen 1 und 3 Millionen Euro pro Geschäftsvorgang liegen. Das ist natürlich eine schöne Summe. Wenn der ein oder andere von uns die im Lotto gewinnen würde, würde er wahrscheinlich seinen Job aufgeben und sich den Rest des Lebens den Bauch von der Sonne vollbrennen lassen. Also man schafft hier nicht nur einen Markt, sondern man macht auch ein lockendes Angebot, ich würde mal formulieren, eines, dem man quasi nicht widerstehen kann und provoziert gerade so Datendiebstähle in der Schweiz. Und hinzu kommt, das darf ich noch erwähnen, wenn man sich über Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit mokiert, sollte man vielleicht auch mal ganz offen aussprechen, dass die Verkäufer dieser Steuer-CDs diese stattlichen Summen nach dem bisherigen Kenntnisstand mit einer Pauschalsteuer von schlappen 10% versteuern. Der Staat behält also gleich 10% ein. Wenn man sich mal überlegt, was andere Leute an Steuern zahlen, ist das natürlich ein schlechter Witz. Also so viel zur Steuergerechtigkeit, die durch solchen kleinen steuerunehrlichen Tricks, wie ich meine, fast schon wieder ad absurdum geführt wird. Ja, ich habe mir mal Internetseiten einer Steuerfahndung angesehen und ist das Wort Steuergerechtigkeit wird da ganz, ganz hoch getragen und das ist natürlich dann zweifelhaft, ob das denn dann alles so gerecht ist, das Verfahren. Und ich glaube, dass es da sinnvoll ist, dass die Piraten da mal aufschreien und sagen, in einem Rechtsstaat muss man sich vielleicht an ein paar Regeln halten. Denn wenn ich eine Zeitungsanzeige aufgebe und sage, ich möchte ein Kilo Kokain oder Heroin kaufen, dann wäre das ja auch eine Straftat, oder? Ja, du hast völlig recht, das sehe ich genauso. Das meine ich eben damit, dass der Schiedsrichter der Letzte ist, der die Regeln brechen kann. Also der Staat ist sozusagen der Schiedsrichter und er hat das Gewaltmonopol und die staatliche Ordnung funktioniert, wenn alle Menschen Vertrauen darin haben, dass zumindest der Staat sozusagen Gerechtigkeit walten lässt. Aber man vertraut natürlich niemandem mehr, dass er gerecht und unabhängig urteilt, wenn er bereit ist, ich sag's mal vorsichtig, aber trotzdem direkt, sich korrumpieren zu lassen. Wenn man also sozusagen mögliche Straftaten damit aufdeckt oder löst, indem man sich auf das gleiche Niveau begibt wie andere Straftäter. Und das ist eben diese Problematik, die dann nur vordergründig, wie ich finde, überlagert wird durch diesen etwas einfachen Neidreflex oder Boshaftigkeitsreflex, dass man sagt, ja, es trifft ja nur die Reichen. Ja, natürlich mag es heute erstmal nur die Reichen treffen, aber A, wer sind die Reichen? Das wissen wir alle gar nicht. Und B, wenn der Staat sich in dieser Rolle gefällt, dann ist natürlich der nächste Schritt, dass es auch bei anderen Delikten macht, die eher so in den Bereich der normalen Kriminalität fallen, auch nicht mehr groß. Das ist ungefähr, wenn auch das Bild jetzt auch etwas weit hergeholt, genau dasselbe wie mit dieser Diskussion um das Folterverbot durch die Polizei. Darf die Verdächtigen möglicherweise zur Rettung einer möglichen Geisel Gewalt androhen oder gar antun? Wenn man das einmal zulässt, man Präzedenzfälle und dann sind die ganzen Spielregeln praktisch nicht mehr da, sondern es regiert die nackte Willkür. Also wenn der Zweck die Mittel heiligt, haben wir keinen Rechtsstaat mehr, sondern einen Willkürstaat. Und das, was die Finanzverwaltung an diesem Punkt im Moment macht, geht aus meiner Meinung in Richtung Willkürstaat. Und auch in Willkürstaaten finden sich halt immer wieder Menschen, die vielleicht, sage ich mal, nicht um diese Ecke denken wollen und die dem dann auch noch applaudieren. Ich finde das traurig, aber man muss da eben beharrlich mit Argumenten auch dagegen halten. Lässt sich deine Befürchtung mit der "Ich habe ja nichts zu verbergen" Argumentation vergleichen? Denn da sind ja viele Menschen, die sagen, hey, ich habe nichts zu verbergen, im Klartext, es betrifft mich nicht und deswegen ist die Überwachung in Ordnung. Ist das vergleichbar mit der Reaktion der Menschen, die sagen, hey, das sind Steuersünder, die müssen verfolgt werden, es betrifft mich ja persönlich nicht? Ja, die Diskussion und Thematik hat jetzt natürlich schon Parallelen zu dem, was wir zum Beispiel auch bei dem Websperrengesetz erlebt haben. Auch da war es ja so, dass die Gegner der Internetsperren als Freunde der Kinderporno Konsumenten oder gar als potenzielle Kinderschänder selbst diffamiert worden sind mit dem Argument, ja, wer gegen Websperren ist, der muss ja wohl für Kinderpornografie oder gerade sogar für sexuellen Missbrauch von Kindern sein oder sich sogar selber dafür interessieren. Da haben wir das ja auch schon mal erlebt, dass gesagt wird, hier, das kann doch nicht sein, dass man so ein hohes Ziel nicht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgt. Was ist daraus geworden? Selbst die Bundesregierung hat erkannt, dass man so etwas nicht machen kann, wenn man nicht das Vertrauen in den Staat und untergraben und eben doch erhebliche Proteste bei den vernünftigen oder weiterdenkenden Menschen erzielen will und hat davon Abstand genommen. Und genau so ähnlich ist die Problematik jetzt auch bei diesen Steuer-CDs. Da ist es eben auch so, dass man sagen kann, ja, natürlich, ich habe keine Millionen in der Schweiz, also ist mir das recht, wenn die Schweizer Steuersünder erwischt werden. Nur letztendlich kann es einem natürlich in einem anderen Punkt treffen. Ich finde gerade, das Bereich Steuerwesen ist doch ein ziemlich plausibler Punkt, wo man erkennen kann, dass es eben gerade nicht so einfach ist, weil ich sag mal so, wer in seinem Leben schon mal gearbeitet hat und nicht irgendwo schon mal 3,50 Euro zumindest im Graubereich vielleicht am Finanzamt vorbeigeschleust hat, der werfe mal den ersten Stein. Also gerade im steuerlichen Bereich kann es ja praktisch jeden Arbeitnehmer oder so, der mal irgendwie ein paar Kilometer zu viel oder zu wenig angegeben hat, dann später auch treffen. Und zu dem Argument, Udo, dass... Udo, du weißt ja, alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden, ne? Ja, ich bin davon natürlich ausgenommen, weil unsere Buchhaltung absolut super in Ordnung ist. Ich habe da gar keine Probleme. Dann ist ja gut, dann bin ich ja beruhigt. Nein, aber es ist doch so, die Menschen sind nicht perfekt und jeder hat lass es jetzt einfach mal dabei, nicht, dass ich da wirklich noch irgendwie Missverständnisse erzeuge. Aber zu dem Punkt, wer nichts zu verbergen hat, der hat ja auch nichts zu befürchten. Dazu sage ich eigentlich immer, ja, wenn sie nichts zu verbergen haben, warum gehen sie nicht einfach nackt auf die Straße? Richtig. Um jetzt so den Bogen zum Ende zu schlagen, hätte ich noch die abschließende Frage. Was kommt denn jetzt als nächstes? Wann geht's denn da weiter? Also wir haben wohl eine Eingangsbestätigung erhalten. Ich bin froh darüber. Mit jedem Tag, an dem die Staatsanwaltschaft prüft, wächst für mich die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht vielleicht doch etwas rauskommt, weil wenn man da direkt sagen würde, da ist ja nichts dran, dann könnte man ja auch das Verfahren sofort einstellen. Also ich bin zuversichtlich, dass das ordnungsgemäß geprüft ist. Natürlich haben wir keinen Anspruch darauf zu erfahren, was da jetzt im Einzelnen gerade stattfindet, aber früher oder später werden wir sicherlich eine Nachricht halten. Für den Fall, dass diese Nachricht negativ sein sollte, also das Verfahren zum Beispiel mangels Tatverdachts nicht durchgeführt wird, bliebe vielleicht den Anzeigenerstattern noch eine Beschwerde, dann müsste nochmal über die Generalstaatsanwaltschaft und gegebenenfalls über das Oberlandesgericht geprüft werden, ob das alles so richtig gewesen ist. Ob und inwieweit das dann letztendlich gemacht ist, das will ich heute nicht drüber spekulieren, weil die Staatsanwaltschaft wird sicher nicht nur mitteilen, wie sie entschieden hat, sondern sie wird das auch begründen. Und ich halte es auch für ein Gebot der Fairness gegenüber den Staatsanwälten, bevor man über sie schimpft, möglicherweise erstmal zu hören, was sie denn in der Sache als Begründung vorzubringen haben. Vielleicht überzeugt es uns ja auch. Dann müssen wir sagen, sorry, wir haben vielleicht nicht recht gehabt, auch wenn ich das jetzt eher für unwahrscheinlich halte. Udo, ich würde sagen, wir hoffen dann darauf in dem Sinne, dass das möglichst lange noch dauert, damit es zu einem Erfolg führt. Und danke dir, dass du die Zeit genommen hast, noch einmal das Thema wieder aufzugreifen, und würde dich dann bitten, sobald du etwas Neues hörst, vielleicht auf uns zuzukommen, damit wir dann sofort zeitnah darüber berichten können. Ja, ich habe mich sehr gefreut, hier heute Gast sein zu können, und stehe jederzeit gerne wieder Rede und Antwort. Dankeschön. Einen wunderschönen Abend. Tschüss, Udo. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.